Erster Jahwe sagte zu Mose, mach zwei neue Steintafeln. Sie sollen sein wie die alten Tafeln. Ich schreibe meine Gebote darauf. Du hast die alten Tafeln zerbrochen. Zweiter, sei bereit, morgen früh auf den Berg Sinai zu gehen. Warte dort oben auf mich. Dritter, niemand darf mit dir auf den Berg kommen. Niemand darf auf dem Berg sein. Auch Schafe und Rinder dürfen dort nicht grasen. Vierter, Mose machte zwei Steintafeln wie die alten. Am nächsten Morgen ging er früh los. Er stieg auf den Berg Sinai. Er tat, was Jahwe ihm sagte. Er nahm die zwei Steintafeln mit. Fünfter, Jahwe kam in einer Wolke herab. Er stellte sich neben Mose. Mose rief den Namen Jahwes. Sechster, Jahwe ging an Mose vorbei. Er rief, ich bin Jahwe. Ich bin ein Gott der Liebe. Ich bin gut und geduldig. Ich bin treu. Siebter, ich zeige vielen Menschen meine Güte. Ich vergebe Fehler und Sünden. Aber ich lasse Schuld nicht unbestraft. Kinder und Enkel tragen die Folgen. Das gilt für die nächsten Familien. Achter, Mose beugte sich schnell zur Erde. Er warf sich nieder. Neunter, er sagte, Herr, sei gut zu mir. Komm und sei bei uns. Dieses Volk ist sehr stur. Bitte vergib uns unsere Fehler und Sünden. Mach uns zu deinem Volk. Zehnter, Jahwe antwortete, ich mache einen Bund mit euch. Dein ganzes Volk wird es sehen. Ich werde große Wunder tun. Niemand hat solche Wunder gesehen. Dein Volk wird sehen, was ich tue. Es wird erstaunlich sein. Elfter, höre auf das, was ich dir heute sage. Ich werde die Amoriter vertreiben. Auch die Kanaaniter, Hethiter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Zwölfter, schließe keinen Vertrag mit den Leuten im Land. Sonst werden sie euch schaden. Sie werden eine Falle für euch sein. Dreizehnter, ihr sollt ihre Altäre zerstören. Zerschlagt ihre Steinsäulen. Haut ihre heiligen Bäume um. 14. Du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn Jahwe ist ein Gott, der eifersüchtig ist. 15. Schließe keinen Vertrag mit den Leuten im Land. Sie beten ihre Götter an. Sie opfern ihren Göttern. Wenn sie dich einladen, isst du vielleicht von ihren Opfern. 16. Ihr würdet ihre Töchter für eure Söhne nehmen. Ihre Töchter würden ihre Götter anbeten. Dann würden sie auch eure Söhne dazu verführen. 17. Du sollst dir kein Götterbild machen. 18. Feiert das Fest der ungesäuerten Brote. 7 Tage lang ist ihr ungesäuertes Brot. Das habe ich euch gesagt. Im Monat Abib seid ihr aus Ägypten gegangen. 19. Alle ersten Söhne gehören mir. Auch alle ersten männlichen Tiere. Das erste Kalb und das erste Lamm gehören mir. 20. Das erste Fohlen eines Esels musst du mit einem Lamm tauschen. Wenn du es nicht tauschen willst, brich ihm den Hals. Alle ersten Söhne musst du freikaufen. Niemand soll mit leeren Händen vor mir erscheinen. 21. 6 Tage lang darfst du arbeiten. Am 7. Tag sollst du ruhen. Auch beim Pflügen und Ernten sollst du ruhen. 22. Feiert das Wochenfest. Das ist das Fest der ersten Weizenernte. Feiert auch das Fest der Ernte am Ende des Jahres. 23. Dreimal im Jahr sollen alle Männer vor dem Herrn erscheinen. Er ist Jahwe, der Gott Israels. 24. Ich werde andere Völker aus ihrem Land vertreiben. Ich mache euer Land groß. Niemand wird euer Land begehren. Das ist, wenn ihr dreimal im Jahr vor Jahwe, eurem Gott, erscheint. 25. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht mit gesäuertem Brot opfern. Das Fleisch vom Passafest soll nicht bis zum nächsten Morgen bleiben. 26. Bringt die ersten Früchte eures Landes zum Haus Jahwes, eures Gottes. Koche ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter. 27. Jahwe sagte zu Mose, schreibe diese Gebote auf. Mit diesen Geboten schließe ich einen Bund mit dir und Israel. 28. Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte bei Jahwe. Er aß und trank nichts. Jahwe schrieb die 10 Gebote auf die Tafeln. 29. Mose kam vom Berg Sinai herunter. Er hatte die 2 Gesetzestafeln in der Hand. Mose wusste nicht, dass sein Gesicht leuchtete. Es leuchtete, weil er mit Jahwe gesprochen hatte. 30. Aaron und alle Israeliten sahen Moses Gesicht. Es leuchtete. Sie hatten Angst, ihm nahe zu kommen. 31. Mose rief sie. Aaron und alle Anführer kamen zurück. Mose sprach mit ihnen. 32. Danach kamen alle anderen Israeliten. Mose sagte ihnen alle Gebote. Jahwe hatte sie ihm auf dem Berg Sinai gegeben. 33. Als Mose mit ihnen fertig war, legte er einen Schleier auf sein Gesicht. 34. Immer wenn Mose zu Jahwe ging, um zu sprechen, nahm er den Schleier ab. Wenn er zurückkam, sagte er den Israeliten, was Jahwe ihm gesagt hatte. 35. Die Israeliten sahen immer, dass Moses Gesicht leuchtete. Dann legte Mose den Schleier wieder auf sein Gesicht. Das tat er, bis er wieder mit Jahwe sprach.